ist eine Denkfabrik, ich seh's schon auf den ersten Blick. Wie gern bist du im Geiste frei, doch die Worte wiegen schwer wie Blei, wenn du versuchst, sie rauszukriegen, doch nach drei, vier Sätzen auf die Schnauze fliegen. Der Weg zum Olymp ist weit und steil, doch zum Glück hast du ein Buch dabei. Gewiss auf der Sonnenseite, doch versperrst die ganze Straßenbreite. Ein Mensch wie du ist nie allein, wir wollen alle verzaubert sein. Stets das Gute und das Wahre sagen, und das Leben wär nicht so fatal, weil die Bibel küsst das Kapital, wo kein Mensch braucht sich im Kreis zu drehen, weil die Zeichen ganz auf Konsens stehen. Wie gern wär ich in deiner Haut, ja ich weiß, du hast das längst durchschaut, vor dir ist kein baust du dir ein feines Haus ohne Fenster zwar, doch macht